Konsumierst du Pornografie? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Jetzt möchte ich aber auch wissen, warum du gefragt hast. Wo beginnt der Seitensprung? Wo beginnt der Seitensprung? Beginnt der Seitensprung, wenn ich das Internet anschalte und gucke mir auf irgendeinem der Anbieter so ein kleines Filmchen an? Ja klar, im Kopf. Ich glaube, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen einem wirklichen getanen Seitensprung als einen im Kopf. Und ich behaupte, der Seitensprung ist längst vollzogen, wenn er schon im Wunsch stattgefunden hat. Das ist schon der Seitensprung. Das ist bereits ein Seitensprung. Was ist denn zum Beispiel, wenn man zu Huren geht? Ja, zum Beispiel. Ist es dann auch ein Seitensprung? Ja. Das ist doch kein Seitensprung. Natürlich, natürlich ist es ein Seitensprung. Huren sind, das ist nochmal eine andere Sache. Du zahlst dafür, dass du eine sexuelle Gegenleistung bekommst. Aber wozu ist die Ehe denn da, bitteschön? Wozu ist sie da? Ja, damit man nicht zu Huren geht. Die Ehe ist dafür da, damit man nicht zu Huren Nein, geht? Aber die meisten sind verheiratet. Das ist doch nicht dein Ernst. Nein, ich meine, aber das ist doch gesellschaftlich so geregelt, dass wir uns in Paaren zusammentun. Ja, aber das ist gesellschaftlich so geregelt. Die Menschheit ist aber Millionen von Jahren alt. Es gibt einen Paar- und Sexualwissenschaftler, einen amerikanischen. Der hat die Theorie aufgestellt, dass die Treue, die wir heute noch kultiviert haben, nur darauf basiert, dass der Urmensch gezwungen war zur Monogamie. Weil wenn das Männchen nicht bei dem Weibchen geblieben ist, dann ist die Brut nicht, hat die Brut nicht überlebt. Ja, aber verstehst du, das gibt's doch auch im Tierreich überall, zum Beispiel bei Nein, im Tierreich gibt's das nicht. Im Tierreich gibt es sehr wohl Monogamie. Ach, das gibt, wo gibt's denn bitte schön? Bei Stockenten, bei Albatrossen. Stockenten, du willst ja nicht mit einer Stockente vergleichen, ist doch lächerlich. Es gibt monogame Tiere. Seitensprenger. Hörspiel von Jan-Georg Schütte. Das ist uralter Kram. Das hat mit uns nichts mehr zu tun. Das ist kein uralter Kram. Mein Gefühl ist doch kein uralter Kram. Wir sind unterschiedlich. Mein Charakter ist eben ein anderer. Ich habe eine Sehnsucht danach. Dann bin ich halt eine Stockente. Von mir aus. Bin ein Albatros. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt einfach ganz unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse. Und genauso wie im Tierreich es monogame Tiere gibt, so gibt es bei Menschen auch monogame Menschen. Das ist das, und was ich sage. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Mit Caroline Eichhorn, Peter Lohmeier, Oliver Sauer, Stefan Schad und Anne Weber. Weißt du, was es ganz besonders oft gibt? Das ist ein durch und durch bis ins tief ins Mark verlogene monogame Beziehung. Das gibt es besonders. Ja. Unsere Beziehung ist nicht bis ins auch. Mark verlogen. Das Unsere ist sie auch nicht. Nicht. Unsere auch nicht, Michael. Das, wenn man heiratet, ja, dann hat man sich doch ein Versprechen gegeben, wie du vorhin gesagt hast, Claudia, bis dass der Tod uns scheidet. Genau. Bis der Tod mich scheidet. Im Gegenteil, das ist Verantwortung übernehmen, ja. Michael. Das hast du noch nie in deinem Leben gemacht. Das stimmt nicht. Ich bin absolut bereit, Verantwortung zu übernehmen. Aber nur auf der Grundlage von Ehrlichkeit. Ja. Wieso machst du denn sonst da? Was sagst du? Also wenn du dich entscheidest, ehrlich zu sein, was würdest du machen? Wenn ich mich entscheide, ehrlich zu sein, dann sag ich sowas halt. Weißt du, Bernhard, du verstehst das nicht. Auch Verträge. Du verstehst das nicht. Vor mich kann sich doch jemand verlassen. Wenn ich jetzt, wie neulich, da die Anlage übergebe, dann kann mich da einer auf mich verlassen. Was ist denn das anderes? Bernhard, du verstehst diese ganze Debatte nicht. Du brauchst sie auch nicht zu verstehen. Das ist auch nicht schlimm. Natürlich, das interessiert dich auch Bernhard gar nicht, dieses Thema. Debatte. Entschuldige, wie redest du mit meinem Mann? Ja, du verstehst das aber nicht. Natürlich versteht er das. Bernhard hat immerhin den Mut gehabt, sich auch hinzustellen, zu sagen, ich sage ja zu dieser Frau. Und ich stehe dazu. Ja. Das ist der Mut, den man dazu braucht. Michael, den braucht man dazu. Ich stehe doch auch zu meiner Frau. Warum ist sie weg? Ein Mann sehnt sich nach einem anderen Frauenkörper ab und zu. Und daran ist nichts Schlimmes dran. Aber das ist in seiner Natur. Der muss sich auch verteilen können woanders hin. Und allein, dass er andere erobern kann, hält ihn aufrecht sein Leben lang. Ich merke doch auf der anderen Seite, wenn sie es tut, jetzt an dem Beispiel, dass es mir weh tut, dann wird es ihr doch auch weh tun, wenn ich es mache. Warum tut euch das allen so weh? Warum entscheidet ihr euch dafür? Entscheide dich doch einfach mal, nö! Das tut mir nicht weh. Das tut mir doch nicht weh. Es tut mir deswegen nicht weh, weil ich dieses Vertrauen so unglaublich genieße. Weil ich dieses Vertrauen so sexy finde, dass meine Frau mir vertraut. Vertraut. Vertraut, weil sie weiß. Ich würde sie niemals betrügen. Niemals. Ich würde sie niemals betrügen. Aber es könnte doch auch sein, dass man den Partner dadurch verliert. Ich glaube tatsächlich, wenn man wirklich das leben würde, was ich mir vorstelle, dass das so groß ist, und so faszinierend und so einmalig und so besonders so exklusiv, dass genau das gerade dazu führt, dass man sein ganzes Leben lang jeden Tag noch mehr zusammenwächst. Ich kann doch jetzt nicht so tun, als wäre ich 16 und würde irgendwie vom Märchenprinz auf dem weißen Schimmel abgeholt werden wollen. Also dazu bin ich jetzt einfach auch, ich meine, ich bin über 40. Also ich dachte immer oder ich glaube, dass wir glücklich sind. Ne? Und das wäre ja schade, wenn das nicht so ist. So, ich erkläre das immer mit der Küche. Es geht um Energiesparen. Du, entschuldige, wir haben dafür jetzt gar keine Zeit, weil wir haben noch nie mal mit der Tomatensuppe angefangen. Dann lass mal schnibbeln. Ja, genau. Willst du oder soll ich? Na komm, hilf mal, bitte. Ich muss jetzt aber... Setz mal Wasser auf für die Tomaten, bitte. Ja. Moment, das die rechte ist jetzt das die ist Heißluft, Umluft? Nee, hier, guck mal hier. Wie? Das ist ja das Gute an der Küche. Aber es sieht alles gleich aus irgendwie. Ja, du findest dich dann schon zurecht, so. Jetzt lass uns mal. Danke. So. Boah, ey. Guck mal, wie das Wasser hier rauskommt, wisst ihr? Das ist nämlich so, das kommt nicht so lülülülülü raus, sondern das kommt richtig raus. So. Richtig raus, ja. Mhm. Pass auf, setz das Wasser jetzt auf. Mhm. Mach's jetzt einmal, hör mal, pass auf. Das ist jetzt der. Ja, so machst du es für heiß. Ah, okay. So. Also das, wo das heiß mit mal, wo du was berührst, ist der Touch-Slider so. Boah, das kocht schon fast, das geht ja schnell. Ist ja irre. Sag mal, es gibt so ein Thema, was wir vielleicht lieber nicht ansprechen sollten, weil die haben so ein bisschen, die haben so ein kleines Problem gerade. Also Franziska und Wolf jetzt. Und wollte ich dir nur vorher sagen, dass, also wenn die Stimmung so ein bisschen mies ist, dass wir da nicht groß nachbohren oder so, die... Warum soll denn die Stimmung, also ich rechne jetzt gar nicht damit, dass die Stimmung mies wird. So. Ja. Und wieso steht die eigentlich immer auf Rot? Wann immer ich hier losfahre, steht die auf Rot. Wolf, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich auch nicht zurückgerufen habe. Es tut mir wirklich leid, aber ich hatte, die 3 Tage waren so gepackt voll. Ja, glaubst du, das lässt sich jetzt mit einem, es tut mir leid, Wolf? Nein, ich weiß, dass erledigen? Es... Erledigen? Nein, ich weiß, dass es deswegen nicht... Aber, weißt du, es hat einfach nichts, überhaupt gar nichts bedeutet. Nichts, aber auch gar nichts. Franziska, wirklich? Es hätte mir ziemlich viel bedeutet, mit dir unter einfach nur mal kurz zwischenzeitlich zu sprechen. Und nicht nur auf deiner Mailbox irgendwelche Nachrichten zu hinterlassen. Nach dem, was passiert ist, hätte mir das eine Menge geholfen. Weißt du, ich kann das nicht am Telefon mit dir besprechen. Denn am Telefon solche Sachen mit dir zu besprechen, das ist einfach unmöglich. Pass auf. Ja, bitte, pass ich habe ihn ja gesehen. Ich habe ihn gesehen. Irgendwann muss Schluss sein, meine ich, mit diesen Meetings. Irgendwann abends ist doch Schluss. Du hast mich 4 Tage verhungern lassen. Wolf, wenn ich angerufen hätte, dann hätten wir am Telefon den größten Streit bekommen, okay? Ja, dann hätten wir halt den größten Streit wegen bekommen. Wegen mir müssen wir heute Abend nicht zu denen fahren, wirklich nicht. Wir haben eine Verabredung, wir sind eingeladen, wir fahren dahin. Die haben irgendwie ein Problem gerade und also Wolf hat mich gebeten, da nicht drüber zu sprechen. Also du weißt von nichts, okay? Ich weiß von nichts, ja, ich bin weiter. Ist ja, nur, dass du Bescheid weißt, sozusagen irgendwie, dass wir es einfach versuchen, denen nett zu machen. Danke, dass du mir das sagst, ja. Gut. Darf ich einmal sagen, dass ich die letzten 4 Tage, dass ich zu Hause gesessen habe und habe die Wände angeschrien? Halt also, jetzt an, ich fahre jetzt. Ja, ich... Ich bitte dich jetzt, mir mal einfach zuzuhören, okay? Gut. Okay. Pass mal auf. Ich höre dir zu, der Bar. Ich habe diesen Typen einfach an dieser Bar getroffen. Er ist ein junger, gut aussehender, großer Typ, okay? Wie alt ungefähr? Ich weiß es nicht. Er ist ungefähr auf jeden Fall 10 Jahre jünger als wir. Ja, Anfang 30. Gut. Okay. Nee, komm. Ich lass mal. Ich mach mal. Wie ist das gekommen, hat er gesagt, komm mal mit, oder hast du gesagt? Ich weiß es wirklich nicht und das spielt auch überhaupt nicht. Wir haben uns geküsst. Dort in der Bar? Nein, das hat niemand mitgekriegt, okay? Was für ein blödes Lied. Lass mich die Musik hören, es tut mir wirklich gut. Die Musik tut mir gut. Was ist passiert? Wir haben geküsst, wir haben uns umarmt, wir haben uns gestreichelt, wir haben uns angefasst, wir sind auf dem Bett gelandet, wir haben uns gegenseitig ausgezogen, uns gestreichelt und dann haben wir miteinander geschlafen. Ganz normal, ohne irgendwas. Und es ist überhaupt nichts Spektakuläres passiert, gar nichts. Aber es hat Spaß gemacht. Du hast es ja gesagt, es hat dir Spaß gemacht. Ja, es war eben so einfach, so simpel, so ganz einfach. Hast du ihm einen geblasen? Nein. Nein? Nein. Was hat er gemacht? Nichts, er hat mich geküsst, er hat mich umarmt, er hat mich gestreichelt. Wir sind nämlich einfach ein gutes Paar. Ich finde das ja auch. Wir sind ein großartiges Paar. Ich finde das ja auch, dass wir ein großartiges Paar sind. Wir haben auch diese wunderbare Fähigkeit aufzutreten und auszustrahlen, dass wir ein Paar sind. Ja, finde ich auch. Und dass wir zusammen gehören. Das ist meine Rede. Deshalb werden alle sagen, wie schön, dass ihr da seid. Ich mach das aus. Ich guck ihn dir an. Was denn? Der hat ein neues Auto. Siehst du diese Fläche ringsrum, diese gepflastert? Der hat ja ringsrum auf 4 Meter Abstand vom Haus hat er alles gepflastert. Jetzt schau mal, was er hinten in dem schönen Garten gemacht hat. Das Tolle an der Küche ist, dass es einfach so auch Energie spart. Mhm. Alles. So. So, um Wolf und Franziska geben wir uns heute Abend mal richtig Mühe. Du weißt schon, so dass man Wolf auch mal ein bisschen zuhört und ihn mal reden lässt. Und weißt du, verstehst du, was ich meine? Nee, überhaupt nicht. Wo ist denn jetzt das Geschirr? Hast du das Besteck schon eingeräumt oder was? Oh, Scheiße. Vorsicht. Oh, Scheiße. Vorsicht, ist doch neu. Oh, Vorsicht. Oh Mensch, guck mal hier. Gut. Kacke. Das ist kein Sprung, das ist nur... Oh, das tut mir jetzt, echt leid. Doch, guck mal hier. So. Ich bin irgendwie ein bisschen drüber heute Abend. Ja, pass auf, deshalb sag ich doch, du setz dich jetzt mal und sagst mir, was ich mache, okay? Ja, du machst es super. Und, du bist so lieb zu mir, Bernhard, danke. So, hier. Soll ich das hier anmachen? Was ist das für ein Sender? Ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen unanständig, oder? Ich habe das Gefühl, dass dauernd mir Sachen schief gehen oder ich Sachen verliere. Und das nervt mich halt. Ich meine, wenn man jetzt Bernhard sieht, der ist den ganzen Tag in der Firma und... Wenn der mal austicken würde, das wäre vielleicht noch leichter zu verstehen, aber... Warte mal, ich bin jetzt gerade ganz wuschig. Wenn ich jetzt auch noch anfange, kannst du die Musik mal kurz ausmachen, bitte? Ja. So, Prost, mein Schatz. Danke für die Küche. Wie findest du überhaupt die Farbe? Hast du doch gar nichts gesagt. Oh, okay. Finde ich gut. Ja? Mhm. Ist ehrlich, ist das nicht, weil ich habe, ist das nicht zu aggressiv? Nö. Nee? Nö, passt doch, also ist okay. Ja? Mhm. Na, ich liebe die Farbe. Aber er hat gesagt, es ist viel schlimmer, rote Ledersitze im Auto als eine rote Küche. Also ich habe mir gedacht, du hast doch mal gesagt, also irgendwie fehlt uns Farbe. Mhm. Also, weißt ja, als wir bei dem Klempner waren, ach ja, stimmt. Ach der, ja. Moritz, mein Name. Hallo. Klassen. Hallo, Moritz. Bitte schön. Ich kann meine Handtasche. Ja, gerne. Kein Problem. Hast du dein Handy aus? Ja, sicher. Ja, was führt sie denn zu mir? Willst du? Sag du doch. Ja, war auch meine Idee. Also, aha. Es ist so, dass wir, also in meinem Betrieb, haben wir sowas wie Supervision. Und da kam so der Tipp. So, und der Grund, also warum eigentlich, könntest vielleicht du besser beschreiben. Ja. Ja, ich glaube, es ist also vor allem zur Zeit nicht so ganz einfach mit mir, ehrlich gesagt. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon Anfang 40. Manchmal denke ich, vielleicht geht das auch schon los irgendwie mit so einer... Wechseljahre. Ja, ist ja bei manchen Frauen auch früher. Was ist das Schwierige? Oder wo fühlen Sie sich sozusagen schwierig? Vielleicht bin ich nicht ausgelastet oder... Auf der anderen Seite wird es mir auch oft immer zu viel. Ich meine, mit den drei Kindern, okay, die sind jetzt ein bisschen größer, aber trotzdem ist man ja nach wie vor in der Verantwortung und macht sich so seine Gedanken und versucht, den Haushalt hinzukriegen, versucht, das alles geregelt zu kriegen und das Pferd und der Garten und so, da muss man sich ja drum kümmern. Das ist ja alles nichts. Ich gehe mal hin. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Hi, hey, Micha. Hi. Hallo. Hey. Wie bist du? Wo ist denn Eva? Das erkläre ich euch später. Das ist ein Sauwetter. Ja. Sieh, jetzt halt noch nicht so wenig, ne? Nö, jetzt ist gut. Riecht gut bei euch hier. Ja. Oh, ich hab Hunger. Sag mal, guck, jetzt, da sagen wir nur eins. Kommt sie nach, oder? Nee. Aha. Also ich glaube, dass ich ein total willensstarker Typ bin, eloquent. Ich bin im Berufsleben sehr, wie soll ich sagen, tatkräftig, ja, erfolgreich und diese Dinge. Ja. Und ich kriege das halt nur einfach mit den Frauen nicht hin. Gut, komm hier, dann trinkst du erstmal was. Bierchen? Ja. Ja. Total gerne. Was sagst du denn überhaupt? Komm. Ja, wow. Hä? Wow, hä? Cool. Ihr habt euch was getraut, ey. Wow. Cool. Ja. Gar keine Griffe dran. Mhm. Nee, das gehört so. Guck mal so. Ach so. Und drückst und... Ja. Und jetzt sag mal was zu der Farbe, ey. Ja, cool. Hä? Mutig, gefällt mir gut. Ferrari. Gefällt mir gut. Ferrari. Ja, der Ferrari und den König hat er gesagt. So, ja. Ist das Ferrari? Das ist Ferrari. Ja klar, Ferrari rot. Ich verstehe nicht, warum mir nicht immer in meinen 45 Lebensjahren jemand begegnet, der sagt, hey, auf dich habe ich gewartet, lass uns das doch mal leben. Einfach diese Freiheit leben. Es kostet nichts. Die Eva und ich, wir sind nicht mehr zusammen. Ui, Doch. Ist so. Schade eigentlich. Eva hat eine Frau kennengelernt. Wahnsinn. Ich hätte es halt gut gefunden, wenn man mal so 2-2-2 ist, weißt du? Bernhard, mich als Freundin ist gerade lesbisch geworden. Ja, wir müssen das jetzt auch nicht vertiefen. Du fährst auch besser so. Oder? Weiß nicht. Ich meine, stell dir mal vor. Also stell dir mal vor, ich würde auf einmal... Stell dir mal vor, du im Chor. Die eine mit den kurzen roten Haaren, die Kampflesbe. Aber deine waren keine Kampflesbe, oder? Sonst SK? Ja, sowieso. Was macht die Firma? SK? Alles gut? Na der Betrieb? Ja. Alles gut? Ja, ey, immer, wie immer. Es ist so, ich verstehe das einfach nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Die Leute machen sich die Hölle auf Erden. Ich verstehe meine Freunde auch nicht, die ihre verkackten Ehen aufrechterhalten, ihre Verlogenen. Also es gibt wahrscheinlich für jeden gute Gründe, das vielleicht von außen gar nicht so attraktive trotzdem beizubehalten. Ja. Aber sie sind alle todunglücklich. Gehst du hin? Ja. Oh, gleich vollständig. Ja, bitte. Ich dachte schon, ihr kommt überhaupt nicht mehr. Sind wir jetzt so zu spät? Wart ihr im Stau oder was? Ja, es tut mir leid. Hallo. Schön, dich mal wiederzusehen. Wir Na, haben. Oh nein! Ja, an das welches, ist sie? An welches Auto erinnert dich das? An welches Auto? An deinen Ferrari. Richtig, an meinen Ferrari. Bingo. Guck mal hier. Guck mal, wie das Wasser hier abgeht. Guck mal, hier habt ihr schon mal so Wasser angesehen? Bernhard, wie geht das auf? Da ist ja gar kein Griff. Wie geht das auf? Nee, du drückst dagegen. Oh nein. Oh ja, du drückst dagegen. Und wer kocht jetzt hier von euch? Wir. Also ihr kocht beide? War ja sicher. Seit wann kochst du denn? Ach so. Wollen wir nochmal anstoßen? Ja, gerne. Hat jeder ein Getränk? Ja. Achso, Moment. So. Auf die Küche? Auf die Küche, oder? Alles klar. Wie du immer das Glas, ja. Du kennst dich aus. Ne? Immer dieses, oder weißt du, er stand immer. Wer? Ja, hier. Werner, du musst einfach nur denken, dass das ein Glas ist und keine Schippe. Und dann ist es schon wieder. Was ist das denn Leckeres? Das hast das du zubereitet? Bernhard hat mir echt geholfen. Ich habe ihr die Küche geschenkt. Das sind riesen Garnelen, stand drauf, also auf Indonesisch. Nimm die Gabel, Bernhard. Bitte. Lecker. Ja, lecker. Soll ich es erzählen? Mir was? Die Alte ist mit einer Alten abgehauen. Im Ernst? Elsa. Die ist blöd, oder? Das ist aber pervers. Ist das heißt doch, dass sie nicht nur sich einen neuen Partner gesucht hat, sondern auch noch den Sex geändert hat. Das heißt, das andere muss so schrecklich gewesen sein, dass sie gesagt hat, ich werde lieber lesbisch. Das würde ich nicht auf mich beziehen. Ach so, das ist dann der Unterschied. Ich würde sowas sofort auf mich beziehen. Nein, das kannst du doch gar nicht. Eine Zeit lang fand ich es total toll, dass sie auf Mädchen steht. Ich meine, wie fandst du das toll, dass sie auf Mädchen steht? Dann stand sie doch nicht auf dich. Weil du gedacht hast, der bringt sie mal ein paar Freundinnen mit nach Hause mit. Oder weil sie... Hör mal auf, ey. Also so lustig ist das jetzt auch nicht. Wieso? Es gibt Leute, die sind, wie der Volksmund sagt, beidseitig bespielbar. Lass doch mich immer reden. Ist doch seine Geschichte, oder? Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil du sagst, es betrippst. Ja, er wird auch betrippst. Das war nicht meine Absicht. Die Frage heißt ja letztlich, ist die Idee falsch? Ja. Weil es niemanden gibt, der das durchgehalten hat? Ja. Oder ist die Idee richtig und sie gehen das Risiko ein, dass sie bis an ihr Lebensende vielleicht niemanden finden. Wir kriegen die mehr zusammen. Kennst du den? Sagt einer mit dem Orgasmus. Weißt du, wie das ist, wenn eine Frau einen Orgasmus kriegt? Und dann sagt der andere, nee, muss. Ja, wie geht der? So ein ähnlich irgendwie wie. Nee, warum auch? Da muss ich nicht wissen. Mir doch egal. Mir doch egal. Ja, mir ist das, ne? Ja, mir doch egal. Scheißegal. Ich hab total vergessen, das Konzert wird gleich angekündigt. Ich mach mal schnell das Radio an, ja? Mach mal an, mach mal an. Das hier, wo Chor... Ist das von dem von dem Kirchenchor? Ja, das ist von hier vom Kirchenchor. Vom Karndorfer Kirchenchor. Stört es dich, wenn wir weiter essen? Nee, du darfst nicht so laut schmatzen. Das müsst ihr euch echt anhören, weil der Ausschnitt ist auch richtig gut, glaube ich. Lauter. Jetzt ein bisschen Alala, noch was mehr. Das war der NDR Kulturtipp. Den Kadendorfer Kirchenchor können Sie nächsten Freitag in der Kadendorfer Kirche in Ostkadendorf erleben. 20 Uhr in der Kadendorfer Dorfstraße. Das ist nämlich auch echt sauber gesungen. Ja. Da haben wir lange dran gefeilt. Das ist gar nicht so leicht. Das ist nicht nur ein Frauenchor. Du hörst nur meine Stimme nicht, weil so hoch kann ich gerade nicht. Verstehst du so? Wir hätten auch gerne mehr Bässe. Aber Bernhard kann ja leider immer nicht. Ich kann ja leider nicht, weil ich habe ja noch was anderes zu tun. Kann ich hier eine Zigarette rauchen bei euch? Draußen bitte. Draußen? Im Wintergarten meine ich. Hinten. Okay, gut. Draußen ist ja echt so kalt. Ich glaube, jetzt rauche ich auch meine erste. Entschuldigt uns. Hast du Feuer? Ja. Boah, ist das kalt. Was? Ist es kalt? Nee, ist noch nicht genug getrunken. Willst du dich setzen? Claudia hat immer gesagt, es wäre für sie alles so pastell und grau. So. Also die weiß schon irgendwie, ja gut, bei uns im Haus sind jetzt nicht so viele Farben und so, aber sie meint es eher übertragen. Und jetzt habe ich eben diese Küche gekauft, aber so richtig. Und deswegen hast du sie in Knallrot gekauft? Ja, klar. Das ist eine gute Antwort eigentlich. Ja. Das ist doch so, wie man sagt. Weißt du, wenn sie sagt, alles pastell und grau. Na klar, rot. Was war los? Ist jetzt nicht weiter wichtig, müssen wir kein Thema draus machen, aber sie hatte was mit einem anderen, also eine kurze Sache, das, was man One-Night-Stand nennt, aber... Kennst du den? Und ich habe die letzten 4 Tage mit diese Scheiße halt im Kopf hin und her bewegt. Na ja, klar. Weil sie natürlich auch auf... Ich erzähle euch das jetzt, aber lasst uns bitte nicht zum Thema machen, weil sie natürlich auch auf 4 Tage jetzt beruflich unterwegs war. Also von wegen. Ihr müsst jetzt richtig kämpfen, finde ich. Ihr müsst jetzt was tun für eure Liebe. Tun für unsere Liebe? Ja. Das passiert eben, wenn man es so laufen lässt. Wir waren bei diesem Paartherapeuten, den du mir empfohlen hast. Ach, bei dem? Ja. Wann vorher? Also ja. Bevor das passiert? Ja, das war vor 2 Wochen. Mhm. Frisch draußen im Wintergarten, ne? Ich habe Claudia gerade erzählt, dass wir bei diesem Paartherapeuten waren. Ihr bei Dr. Moritz. Habt ihr da was mitgenommen aus der Stunde? Oder ich weiß nicht, wie oft wart ihr da? Einmal. Einmal zusammen und einmal alleine jeder, glaube ich. Ja, wie wir auch. So war's jetzt. Guten Tag. Hallo, Lisa. Bitte schön. Also ich habe ja auch Sie angerufen, weil man hat so eine Zeit lang hat man immer das Gefühl, es wird schon besser, ne? Mhm. Aber irgendwie wird es nicht besser und... Ja, es geht ja um uns beide so. Das ist auch der Grund, weshalb ich zugestimmt habe, das zu machen. Ich selbst sehe keinen Grund für eine Therapie. Ja, es kommt mir immer alles so grau vor. Mhm. Also ich glaube, da ist vielleicht jemand unzufrieden. So. Mhm. Ist es halt auch im Bett auch nicht mehr so aufregend? Mhm. Ja, das lässt sich ganz klar beobachten, dass das bei uns im Laufe der Zeit die Regelmäßigkeit des Beischlafs, sagen wir mal so, einfach abgenommen hat. Haben Sie sie einmal ganz konkret danach gefragt? Nee. Interessiert sie es überhaupt? Also, ich glaube schon, dass mich das interessiert. Also, eine schwere Frage, finde ich. Ich möchte mal konkret. Konkret, also richtig ich, konkret. Also nach dem Motto, wer fängt an, wer hört auf, wie läuft die Nummer? Wolf hat ja dann einfach mal so Sachen mitgebracht. Ich habe mal einen Latexanzug mitgebracht. Und dann komme ich mir vor wie so ein Taucher oder irgendwie. Ja, aber jetzt lachst du schon wieder. Das ist genau dieses Lachen, ja. Und das ist genau das Problem. Beziehung Facetten, die bunter sind wie dieses Grau, das Sie beschrieben haben. Ja, also dieser Abend dann neulich zum Beispiel mit den Teelichtern und ja, so Pastell zumindest. Pastell, mhm. Also ich habe sie angerufen und habe sie darum gebeten, ein Einzelgespräch mit mir zu führen, weil ich das letzte Mal sehr, sehr unbefriedigt rausgegangen bin, weil ich wirklich einen richtigen Druck empfunden habe, dass es fast die ganze Zeit nur über unser Sexleben geredet wurde. Sag du doch mal was. Verstehe das also so richtig mit den Farben. Also ich meine, also klar ist das abends dunkel, finde ich, und morgens auch hell. Also so, jetzt auch wenn das sich so einfach anhört, aber wenn sie sagt dann grau, ne, und gerade mal Pastell, dann denke ich mir, ja, dann ist ja gut, dass wir hier sind. Gerade, als hätte ich irgendwie Watte im Kopf oder sowas. Es geht irgendwie darum, dass ich unzufrieden bin, oder? Interessiert sie es überhaupt? Also. Ist es halt auch im Bett auch nicht mehr so aufregend? Die Regelmäßigkeit des Beischlafs. Interessiert sie es überhaupt? Ja, es kommt mir immer alles so grau vor. Interessiert sie es überhaupt? Ist es halt auch im Bett auch nicht mehr so aufregend? Also die Regelmäßigkeit schon, dass mich das Beischlaf. Sag du doch mal was. Weißt du, weil es so kompliziert immer ist. Ich meine, wir sind doch auch zu dem Fritzen hingegangen und da ist was ganz Einfaches rausgekommen für. Meine Frau ist die Welt nicht ganz so bunt. So. Und ganz einfach, wie habt ihr vorhin gesehen, als ihr reingekommen seid, irgendwie, unser Leben ist jetzt nicht mehr ganz so grau. So. Jetzt freu dich doch mal, Claudia. Wir haben doch eine Ferrari-Küche. Sag mal. Wie siehst du das eigentlich, Claudia? Ja, genau. Kannst du dir erzählen? Ja, ich hab mich gefreut. Wisst ihr? Hat sie gefreut. Aha. Ihr verkompliziert das so dermaßen immer alles. So, das Leben ist so einfach, das Glück ist so einfach. Woran kann ich im Alltag irgendwo erkennen, dass sie ein Paar sind? Naja, also Claudia hakt sich bei mir ein oder wir halten uns auch an der Hand. Ja, oder wenn man weiß, was der andere gerne mag oder... Ach so, oder wenn ja. Wenn du deine Mütze vergessen hast, wenn ich die dir irgendwie noch rausbringe, bevor du fährst oder solche Sachen vielleicht auch. Warst du schon mal beim Therapeuten? Ja. Wie? Ach, weil ich an Schlaflosigkeit leide und weil ich finde, dass eure Verlogenheit, die ihr so lebt in eurem Leben, mit mir nichts zu tun hat, dass ich damit nichts zu tun haben will. Bitte? Du meinst... Was für eine Verlogenheit sprichst du? Sei doch mal ganz ehrlich. Wir haben doch gerade gesagt, ich meine, wir können doch diese Frage genauso beantworten. Gibt es einen Teil eigentlich in deinem Leben, in deinem Bewusstsein, liebe Claudia, der deinen Mann nichts angeht? Nö. Siehst du? So, ich glaub dir das irgendwie nicht. Sag mal, jetzt geht's aber los. Bei mir gibt's doch auch nichts, was ich hier nicht erzählen kann. In meinem Leben gibt es Teile, die nur mir gehören. Aber deshalb ist unsere Beziehung nicht verloren. Und es ist auch so, was ich zum Beispiel, wenn ich das höre, dass mein Mann etwas von mir hat, was er mir nicht erzählt, dann finde ich das absolut, da würde ich nie danach fragen wollen. Ich habe ihn erwischt, wie er da vor seinem Computer saß und er hat da onaniert und mir war das wirklich total peinlich. Und er hat mich Gott sei Dank nicht mitgekriegt, aber mir ist es unangenehm, sowas. Wenn dein Mann sich abends vor seinen Computer setzt und sich einen runterwedelt mit so ein paar kleinen, mit irgendwelchen 17-Jährigen vor sich auf dem Bildschirm, das ist dir egal. Kommst du darauf, dass ich abends vor dem Computer mir könnte doch sein, runterwedel? Du vielleicht. Könnte doch sein. Natürlich gucke ich mir diese Seiten an im Internet, klar. Ich gucke mir diese Seiten an, aber ich gucke mir diese Seiten auch an oder würde für mich vielleicht nicht so viele Seiten angucken, wenn ich irgendetwas davon mit dir leben könnte. Deine Fantasie. Jetzt musst du nicht gleich auf mich übertragen. Das heißt doch nicht, dass ich das auch mache. Ganz großartig. Was für ein Quatsch. Scheiße, ihr habt den Marder wach gemacht. Bitte? Ihr habt den Marder wach gemacht, hört mal. Der macht mir doch die Bude kaputt. Lass den doch da rumlaufen. Das macht mich wahnsinnig, dieses Geräusch. Lass doch das Tier jetzt. So, du kannst mal fragen, ob wir glücklich sind. Du kannst die beiden mal fragen, ob sie glücklich sind und uns beiden, ob wir glücklich sind. Bist du glücklich? Ja, sicher bin ich glücklich. Es ist so, wir sind glücklich, verstehst du? Oh, bist du glücklich? Oh, ich weiß nicht. Oh, ich schlaf schlecht ein oder so ein Quatsch, ey. 3 Kinder haben wir. Wenn ich keine Kinder hätte, dann wäre ich ja irgendwie so wie du einer, so ein Single, so mit ohne was zwischen den Beinen oder was. Ja. Ich rauche jetzt immer wenn es kompliziert wird, geht einer rauchen. Jetzt setz dich bitte mal hier hin, Bernhard. Aber nicht in der Küche, Bernhard. Nein, ich habe nur hier meine Zigaretten versteckt, damit unsere Tochter die nicht findet. Bernhard, wie viel ist das heute, die wenn du rauchst? Feierabend. Der Kuchen. Ja, das ist eben das ist die Küche. Bleib sitzen. Die Frage ist doch wirklich, für wen hast du eigentlich die Küche gekauft? Für dich oder für sie? Nein, die Küche ist so, du kannst eben sitzen bleiben, es brennt nichts an. Sie kommt gleich zurück und sagt, ach, alles in Ordnung. Der Kuchen ist komplett schwarz. Das kann ja nicht sein. Ey. Das ist kein Glück. Diese Küche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Ferrari-Küche. Hey. Nee, Franziska, ich glaube, du machst mal eine kleine Champagnerpause. Ach, komm, dann nehmen wir uns ein Taxi, ist doch egal. Es tut uns allen nicht gut. Ja. Ich fühle uns jetzt warm genug hier oder soll ich noch was nachlegen? Ja, leg ruhig noch ein bisschen was nach. So. Feuer im Haus und der Marder kommt raus. Ein bisschen Champagner? Super Küche übrigens, ihr habt eine ganz tolle Küche. Gehen wir mal eine rauchen? Komm, wir gehen mal eine rauchen. Von ganz vielen Menschen. Komm mal. Wolf, du willst eine doch, rauchen? Ja, ich habe vor 2 Tagen... Wolf, ja, ich du sollst doch nicht rauchen. Doch, ich habe wieder total Lust zu rauchen. Musst du denn nicht so viel saufen? Es ist doch grauenhaft. Du weißt, dass ich das hasse, ja? Ja, ist gut. Ja? Wollen wir jetzt eine rauchen oder? Ja, wir wollen jetzt eine rauchen. Und du rauchst wirklich wieder? Warum? Ja, ich hab angefangen wieder vor 3 Tagen. Weißt du warum? Weißt du, warum ich wieder angefangen habe? Entschuldigung. Das ist ein Kotzen. Du bist so ordinär. Komm her. Entschuldigung. Komm her. Und weißt du was? Irgendwie gefällt mir das auch, wenn du so ordinär bist. Das macht dich ein bisschen locker. Das macht dich endlich mal wieder ein bisschen locker. Hör mal auf jetzt. Ja, ist komm mal, hier ist niemand. Wir sind einfach nicht an dem Wintergarten. Hör doch auf. Lass doch mal. Nein, lass es. Die Tür ist doch zu. Nein, das ist mir unangenehm. Nein, das will ich nicht hier. Nein. Komm. Nein, lass es. Komm, hier, probier es einfach mal aus. Komm. Lass es. Du musst nicht in meinem Bett sein, um mich anzufassen. Ich hab einen Ständer. Ja, dann bleibst halt du noch kurz hier, aber ich gehe jetzt dann wieder rein. Mit Ständer hier alleine? Also sie schlafen zweimal miteinander. Das ist die Bedingung. Einmal nach den Wünschen ihres Mannes und er sozusagen für diesen Abend Verantwortung übernimmt. Und sie sozusagen der Wunscherfüller sind. Und ein anderes Mal drehen wir das Ganze um und es gibt sozusagen Sex nach ihren Wünschen. Wann hat eigentlich das letzte Mal dir, liebe Claudia, einer auf den Arsch gehauen? Wann war das letzte Mal? Ich glaube, das warst du das letzte Mal, wenn ich mich... Weil das ist nicht so... Ich war das? Ja, das ist nicht so Bernhards Spezialität. Gibt's Kaffee? Ja. Ja. Scheiß Küche. Wieso? Das ist doch eine super Küche. Nein, aber dass diese Gerüche irgendwie hier bleiben, verstehe ich nicht. Ich will unbedingt sehen, wie der Backofen sich reinigt. Ja, soll ich jetzt zeigen? Oh ja. So. So. So. Pass auf. Und jetzt und... Und jetzt? Jetzt siehst du, wie das glüht. Also. Oh, Wahnsinn. Und das ist der Reinigungsprozess. Ja, der verbrennt alles, was da drin ist. Der Und man verbrennt riecht überhaupt alles. Nichts. Ja. Man riecht gar nichts. Haben wir Musik hier? Ja, warte, ich mach mal was an. Warte, mach ruhig, bitte. Das ist ganz schön. So. So laut genug. Mhm. Müde. Ja, müde. Bisschen müde. Nein. Ich kümmere mich gleich drum. Das ist scheiße. Mit Gift versucht. Das ist schon spät, deswegen dachte ich... Es ist... Ja. Wollt ihr schon gehen? Nein. Möchtest du noch was trinken, Wolf? Gerne, ich trinke noch Kaffee. Ist alles da. Und wie sieht's bei dir aus, Michael? Willst du noch? Ich bleib noch ein bisschen. Ich find's ganz gemütlich gerade. Mensch, und im Sommer? Was macht ihr da? Wisst ihr schon? Ja, Wolf wollte unbedingt nach Dänemark. Ich finde es. Eigentlich träume ich von einem offenen Buick quer durch die USA. Und ihr fahrt nach? Wir fahren wieder nach Dänemark. Mhm. Schon spät, ne? Mhm. Wenn ihr fahren wollt, dann fahrt auch mit. Aber wenn ihr bleiben wollt, dann bleibt doch gerne, ne? Ja. Wenn du was trinken willst, dann trinkt. Ich trinke noch einen. Noch ein Bier, ja. Trinkst du auch noch eins? Nee, ich guck noch mal nach. Ich muss guck noch mal was nach. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich vollkommen in der falschen Zeit lebe. Vielleicht ist heute auch alles anders. Vielleicht habe ich was nicht mitbekommen. Vielleicht wäre es wirklich besser, ihr geht. Komm, wir gehen einmal vor Haus und schnappen frische Luft. Das ist eine super was Idee. Was ist jetzt mit Bernhard? Gut. Bernhard kümmert Bernhard sich nach um den Marder. Nico, komm, Franziska, gib mir den Schlüssel. Wolf, ich kann fahren. Nein, lass mich doch fahren. Nico, lass ihn doch fahren. Er hat doch nicht viel getrunken. Hast du viel getrunken? Ich hab zwei Bier ungefähr. Dann fahr du. Michael? Da steht eine oben auf dem Dach. Was hast du gesagt? Da oben, guck mal. Bernhard? Ist das da Bernhard? Bernhard? Bernhard? Was macht er denn auf dem Dach? Hallo? Hallo? Hallo, Bernhard. Bernhard, was? Bernhard, geh von der Kante weg. Macht er das öfter? Hallo, ich kann fliegen. Ach du Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ja, aber lass ihn ausrutschen. So ein hohes Haus haben wir gebaut. So hoch ist das hier. Bernhard. So hoch ist das. Bernhard, geh zurück. Hopp, hopp, hopp. Setz dich hin, bitte. Ich rufe jetzt die Feuerwehr. Nee, bloß nicht. Nee, das kriegen die alle Nachbarn mit. Das ist nicht gut. Spielt doch keine Rolle. Der sucht doch den Marder da oben. Der Marder ist doch nicht auf dem Dach, der ist unterm Dach. Ja. Also ich rufe jetzt die Feuerwehr. Hallo, Wolf. Pass auf, ja, wir holen Trampolin. Ja. Hier, direkt hinter der Hecke von den Nachbarn. Trampolin? Ja, das will ich. Ich habe einen Ruf aus Karndorf und wir haben ein Problem. Da steht einer auf dem Dach. Und Freunde. Ich helfe dir. Ja, genau. Hallo, genau. Ehrliche. Genau. Mir muss keiner helfen. Mir geht's gut. Au, Arsch. Jetzt hab ich mich geknipst. Fix Ding, ey. Hermann, ich bin schon lange nicht mehr. Immer versuchst du was, immer. In Ordnung, komm. Ja. So steht es. Mach ihn nicht so an die Wand stellen. Es muss doch weiter weg von der Wand. Was wollt ihr denn jetzt mit dem Trampolin? Tritt da nicht alle Blumen kaputt. Weißt du, weil es dunkel ist? Hängt das nicht? Tritt da nicht alles kaputt da unten weg. Bernhard. Kommt alle hier oben. Alles klar da oben? Gut, dass ihr oben ist, Mensch. Die Feuerwehr ist unterwegs. Mensch, wie schön das hier ist. Hier kann man den Himmel sehen. Hier kann man viel besser den Sirene. Himmel sehen. Ruf sie nochmal an, sag sie hier. Nein, setz dich lieber hin, Mann. Ihr müsst eigentlich mal alle hier hochkommen. Oh. Nee, warte. Ich komm zu euch runter. Ich liebe dich. Seitenspringer. Hörspiel von Jan-Georg Schütte. Es spielten Franziska Caroline Eichhorn, Bernhard Peter Lohmeier, Wolf Oliver Sauer, Michael Stefan Schad, Claudia Anne Weber und als Therapeut Bernhard Moritz. Musik Arvild Baut. Technische Realisation Sven Kohlwage, Ulrich Katzenberger, Jens Kunze, Dominik Blech und Ole Halver. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Jan-Georg Schütte. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010. Dramaturgie und Redaktion Hilke Feeth.